Hierauf tauschten wir anstelle des Bösen Gutes ein, bis sie sich und ihren Besitz vermehrten und sagten, schon unseren Vätern ist Leid und auch Freude widerfahren. Da ergriffen wir sie plötzlich, ohne dass sie merkten.